Abschnitt 12 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel, Teil 2. Wir waren jetzt am Ende unserer Kreuzfahrten und hatten so bedeutende Schätze erobert, dass selbst das habgierigste, unersättlichste Gemüt von der Welt sich damit zufrieden geben konnte. Wie denn auch unsere Leute erklärten, dass sie jetzt nichts weiter wünschten. Wir hatten daher für nichts mehr zu sorgen, als den Rückzug anzutreten, und zwar eine solche Richtung zu nehmen, dass von den Holländern in der Meerenge von Sunda kein Angriff zu besorgen stand. Wir nahmen unsere Richtung nach Süden, jedoch dabei etwas westlich, bis wir den südlichen Wendekreis passierten, wo wir die Winde wechselnd fanden. Und nun segelten wir geradezu gen Westen und fuhren so gegen 20 Tage fort, bis wir gerade vor uns und auf der Backbordseite Land entdeckten. Wir steuerten auf das Ufer los, da wir im Sinne hatten, jetzt alle Gelegenheiten zu ergreifen, um uns mit frischen Mondvorräten und Wasser zu versehen, denn wir wussten, dass wir jetzt in den unermesslichen, unbekannten Indischen Ozean gerieten. Wir fanden hier eine gute Rede und einige Leute am Ufer, als wir aber landeten, flohen sie ins Innere und wollten durchaus nicht in Verkehr mit uns treten oder uns näher kommen, sondern schossen bloß mehrmals nach uns mit Pfeilen, so lang wie Lanzen. Wir pflanzten als Friedenszeichen weiße Flaggen auf, aber entweder verstanden sie uns nicht oder wollten uns nicht verstehen, denn sie schossen im Gegenteil mehrmals mit ihren Pfeilen auf unsere Friedensflagge, so dass wir ihnen nicht näher kamen. Es ist wahr, sie kamen uns nicht nah genug, dass wir sie hätten angreifen können, wenigstens nicht offen, doch näherten sie sich so weit, dass wir sie sahen und mit Hilfe unserer Gläser auch merkten, dass sie bekleidet und bewaffnet waren. Dass aber ihre Kleider nur die unteren und mittleren Teile des Körpers bedeckten. Ferner, dass sie lange Lanzen wie halb Piken in ihren Händen hatten und überdies Bogen und Pfeile. Endlich, dass sie auf ihren Köpfen sehr hohe Aufsätze trugen, die unserer Ansicht nach aus Federn bestanden und beinahe aussahen wie die Kolpake. Fußnote: hohe Pelzmützen. Ende der Fußnote. Unsere Grenadiere in England. Da sie so scheu waren und sich durchaus nicht nähern wollten, begannen unsere Leute auf der Insel nach Rindvieh, nach irgendeiner indischen Niederlassung, nach Früchten oder Pflanzen zu suchen. Sie lernten aber bald einsehen, dass sie vorsichtiger zu Werke gehen müssten und dass es notwendig sei, jeden Busch und jeden Baum zu untersuchen, ehe sie sich weiter ins Land wagten. Auf ihrem Rückwege kamen sie an dem ungeheuren Stamme eines alten Baumes vorbei. Was für ein Baum es gewesen, konnten sie nicht angeben. Aber er stand da wie eine alte, verwitterte Eiche in einem Park, hinter der die Jäger in England gern auf die Hirsche lauern. Außerdem befand er sich gerade unter der steilen Seite eines hohen Felsens oder Hügels, so dass unsere Leute nicht wissen konnten, was noch mehr in der Nähe war. Als sie an diesem Baume vorbeikamen, wurden ihnen auf einmal vom Gipfel desselben herab 7 Pfeile und 3 Lanzen nachgeschossen, die zu unserem großen Leidwesen 2 von unseren Leuten töteten und 3 andere verwundeten. Die unsrigen waren umso mehr überrascht, weil sie ganz schutzlos und so nah an den Bäumen waren, dass sie jeden Augenblick noch mehr Lanzen und Pfeile erwarten konnten. Die Flucht hätte ihnen also hier nichts geholfen, da die Insulaner gute Schützen zu sein schienen. In dieser äußersten Not hatten sie glücklicherweise die Geistesgegenwart, sich unmittelbar unter den Baum zu begeben und sich dicht unter denselben zu stellen, so dass die Leute oben sie nicht erreichten oder deutlich genug sehen konnten, um ihre Lanzen nach ihnen zu werfen. Dies wirkte und gab ihnen Zeit zu überlegen, was sie zu tun hätten. Sie wussten, dass ihre Feinde und Mörder oben waren, sie hörten sie sprechen, und denen auf dem Gipfel war ihre Anwesenheit gleichfalls nicht verborgen, weshalb die unten Befindlichen, um nicht von den Lanzen getroffen zu werden, sich dicht am Stamme halten mussten. Endlich glaubte einer von unseren Leuten, der sich etwas genauer umsah als die übrigen, den Kopf eines Indianers auf einem abgestorbenen Ast des Baumes, auf welchem er zu sitzen schien, zu entdecken. Sogleich feuerte einer hinauf und zielte so richtig, dass der Schuss dem Burschen durch den Kopf ging und er urplötzlich vom Baume herabstürzte, und zwar wegen der ungeheuren Höhe mit solcher Gewalt, dass er gewiss zerschmettert worden wäre, wenn ihn nicht schon der Schuss getötet hätte. Dies erschreckte sie dermaßen, dass unsere Leute außer dem garstigen, heulenden Getöse auf dem Baume noch ein sonderbares Geräusch im Innern desselben vernahmen, woraus sie schlossen, dass der Baum hohl war und die Insulaner sich in demselben versteckt hatten. In diesem Fall konnten sie sicher vor unseren Leuten sein, denn unmöglich hätte einer von außen am Baume hinaufsteigen können, da keine Äste da waren, um ihn zu erklimmen. Eine Beschießung des Baumes führte gleichfalls zu nichts, denn einige Versuche belehrten sie, dass der Holzkörper noch zu dick war, um eine Kugel durchdringen zu lassen. Indes zweifelten sie nicht daran, dass sie ihre Feinde in einer Falle hätten und dass sie durch eine kleine Belagerung dieselben entweder herabholen oder aushungern könnten. Sie beschlossen daher, ihren Posten zu behaupten und uns um Hilfe anzugehen. In dieser Absicht kamen zwei von ihnen zu uns und drückten besonders den Wunsch aus, dass einige von unseren Zimmerleuten mit ihren Werkzeugen kommen möchten, um ihnen den Baum umhauen zu helfen oder wenigstens so viel Holz zu fällen, dass sie ihn anzünden könnten, denn dies müsste sie unfehlbar herausbringen. Unsere Leute machten sich daher wie eine kleine Armee auf den Weg und trafen gewaltige Vorbereitungen zu einer förmlichen Belagerung des Baumes. Als sie indes ankamen, fanden sie die Aufgabe schwierig genug, denn der alte Stamm war wirklich sehr dick, wenigstens 22 Fuß hoch, und in der Krone standen nach allen Seiten 7 alte Äste heraus, die jedoch abgestorben waren und nur sehr wenig Laub hatten. William, der Quäker, den seine Neugierde veranlasste, das Belagerungsheer zu begleiten, schlug vor, sie sollten eine Leiter machen, mittels derselben die Krone besteigen und griechisches Feuer in den Baum werfen, um die Wilden durch Rauch zu ersticken. Andere meinten, man sollte zurückgehen und eine große Kanone aus dem Schiffe holen, welche mit ihren eisernen Kugeln den Baum in Stücke zertrümmern würde. Wieder andere waren der Meinung, man sollte Holz hauen, dasselbe um den Baum herum aufschichten, sodann anzünden und den Baum samt den darin befindlichen Eingeborenen verbrennen. Diese Beratungen hielten unsere Leute nicht weniger als 2 oder 3 Tage auf, in welcher ganzen Zeit sie von der vermeintlichen Garnison in dieser hölzernen Festung nicht das mindeste Geräusch oder Lebenszeichen hörten. Williams Vorschlag wurde zuerst versucht und eine große, starke Leiter gemacht, um den hölzernen Thron zu ersteigen. 2 oder 3 Stunden wären für das ganze Werk ausreichend gewesen, aber auf einmal ließ sich das Getöse der Insulaner im Innern des Baumes wieder vernehmen, und bald darauf erschienen mehrere derselben in der Krone und warfen einige Lanzen auf unsere Leute herab. Die eine traf einen unserer Matrosen gerade auf die Schulter und versetzte ihm eine so gefährliche Wunde, dass unsere Chirurgen nicht nur große Mühe hatten, ihn wiederherzustellen, sondern der arme Mann auch so schreckliche Schmerzen aushalten musste, dass wir alle wünschten, er wäre gleich tot gewesen. Gleichwohl wurde er dennoch wiederhergestellt, erhielt aber nie mehr den vollkommenen Gebrauch seines Armens, da die Lanze ihm einige obere Sehnen nahe an der Schulter abgeschnitten hatte, von denen wahrscheinlich die Bewegung dieses Gliedes abhing, so dass der unglückliche Mann auf Lebenszeit ein Krüppel war. Um jedoch zu den verzweifelten Schuften im Baume zurückzukehren, so schossen unsere Leute auf sie, konnten aber nicht bemerken, dass irgendeiner von ihnen getroffen wurde, denn sobald wir hinaufgeschossen hatten, hörten wir, wie sie wieder in den Stamm des Baumes hinabrutschten, und darin waren sie gewiss sicher. Diese Erfahrungen sprachen gegen Williams Plan mit der Leiter, denn wenn er auch zur Ausführung kommen sollte, wer hätte sich wohl unter einen solchen Haufen Burschen gewagt, die, wie man sich denken konnte, durch ihre Lage zur Verzweiflung gebracht waren. Da vollends immer nur ein Mann nach dem anderen hinaufgehen konnte, so zweifelten wir mehr und mehr an der Ausführbarkeit dieses Planes, und ich selbst, denn ich war um diese Zeit ebenfalls herbeigekommen, war der Meinung, das Hinaufsteigen auf der Leiter würde zu nichts führen, außer wenn ein Mann sich gerade auf den Gipfel hinaufbegäbe, einiges Feuerwerk in den Baum würfe und dann wieder herabkäme. Dies taten wir auch 2 oder 3 Mal, verspürten aber keine Wirkung. Endlich machte einer unserer Kanoniere einen Stinktopf, der bloß raucht, ohne zu flammen oder zu brennen, dessen Rauch aber so dick und dessen Geruch so unerträglich ekelhaft ist, dass man es unmöglich dabei aushalten kann. Er warf ihn selbst in den Baum und wir warteten auf den Erfolg, hörten oder sahen aber diese ganze Nacht sowie am folgenden Tage nichts. Wir glaubten daher schon, die Leute müssten alle erstickt sein, als wir sie auf einmal in der nächsten Nacht wieder auf dem Gipfel des Baumes wie wahnsinnige Schreien hörten. Wir hielten dies, wie wohl jedermann gedacht hätte, für einen Notruf und beschlossen, die Belagerung fortzusetzen, denn wir waren wütend, uns von einigen Wilden, die wir ganz sicher in unseren Klauen zu haben glaubten, dermaßen geneckt zu sehen. Und wirklich kamen so viele Umstände zusammen, um uns zu täuschen. Gleichwohl beschlossen wir es in der nächsten Nacht mit einem zweiten Stinktopf zu versuchen, und unser Ingenieur hatte ihn bereits fertig gemacht, als wir auf der Spitze des Baumes und im Innern desselben ein neues Getöse des Feindes hörten, weswegen ich nicht willens war, den Kanonier die Leiter hinaufsteigen zu lassen, weil ich meinte, er würde ganz gewiss gemordet werden. Indes fand er ein Hilfsmittel, nämlich er wollte nur wenige Sprossen hinaufgehen und mit einem langen Haken in der Hand den Stinktopf auf den Gipfel des Baumes werfen. Als aber der Kanonier mit seiner Maschine an dem Ende seines Hakens, von drei Mann begleitet, die ihm helfen sollten, zu dem Baume kam, siehe, da war die Leiter, die sonst immer an dem Stamme lehnte, verschwunden. Dies brachte uns gänzlich aus der Fassung, und wir vermuteten jetzt, die Insulaner hätten diese Fahrlässigkeit benutzt und wären sämtlich an der Leiter herabgeklettert und mit derselben auf und davon gegangen. Ich verlachte daher recht herzlich meinen Freund William, der, wie gesagt, die Leitung der Belagerung übernommen hatte und eine Leiter angelegt hatte, damit die Garnison des Baumes daran herabsteigen und entlaufen könnte. Als indes der Tag anbrach, wurden wir besser berichtet, denn wir sahen jetzt unsere Leiter auf dem Gipfel des Baumes, so dass ungefähr die Hälfte davon in der Höhlung stak, die andere Hälfte aber aufrecht in die Luft hinausragte. Jetzt fingen wir an, über die Torheit der Insulaner zu lachen, die ebenso leicht an der Leiter hätten herabsteigen und auf diese Art entfliehen können, als dieselbe mit so großer Kraftanstrengung auf den Baum hinaufzuziehen. Wir entschlossen uns nunmehr zum Feuer, um der Sache mit einem Male ein Ende zu machen, und wollten den Baum samt seinen Inwohnern verbrennen. Zu diesem Ende machten wir uns an das Geschäft, Holz zu hauen, und glaubten nach wenigen Stunden genug zu haben. Wir schichteten es um die Wurzeln des Baumes herum, zündeten es an und warteten in einiger Entfernung, um zu sehen, ob die Herren, denen ihr Quartier bald zu heiß werden musste, auf den Gipfel heraufkommen würden, um zu fliehen. Aber wir verwunderten uns höchlich, als wir auf einmal das ganze Feuer durch eine große Menge Wasser, welches herabgeschüttet wurde, ausgelöscht sahen. Jetzt dachten wir, der Teufel selbst müsse in diesen Burschen stecken. William sagte: »Das ist gewiss das schlauste Stückchen von Ingenieurkunst, wovon man jemals gehört hat. Und wenn man keine Hexerei oder Gemeinschaft mit dem Teufel annehmen will, woran ich jedoch kein Wort glaube, so ist es ein künstlicher Baum oder ein natürlicher Baum, den man auf künstliche Weise bis in den Boden hinab durch die Wurzeln hindurch inwendig hohl gemacht hat. Diese Leute müssen eine künstliche Höhlung unter der Erde haben, ganz bis in den Hügel hinein oder einen Weg, auf welchem sie den Hügel hindurch und unter demselben hin nach irgendeinem anderen Platze gehen können. Wo aber dieser Platz ist, wissen wir freilich nicht. Übrigens wird es nur unsere eigene Schuld sein, wenn wir nicht, bevor wir zwei Tage älter geworden, denselben ausfindig gemacht haben und ihnen bis ins Innere gefolgt sind.« Sodann rief er den Zimmerleuten zu und fragte sie, ob sie einige große Sägen hätten, um den Baum zu durchsägen, worauf sie erwiderten, dass sie mit keiner versehen wären, welche die erforderliche Länge hätte. Auch würde man an dem ungeheuren alten Stamme die Arbeit nicht lange fortsetzen können. Sie wollten es aber mit ihren Äxten versuchen, ob sie ihn in zwei Tagen niederhauen und dann in zwei anderen Tagen die Wurzel ausroden könnten. William war indes für einen anderen Versuch, der sich weit besser bewährte als all dies, denn es verlangte eine geräuschlose Arbeit, um womöglich einiger dieser Burschen im Baume selbst habhaft zu werden. Er beauftragte daher 12 Mann, mit langen Bohrern große Löcher von der Seite in den Baum zu bohren. Diese Löcher wurden ohne Geräusch gebohrt, und als sie fertig waren, füllte er sie mit Pulver, stopfte stark Stöpsel und Querstangen hinein, bohrte sodann ein schiefes Loch von kleinerem Umfang in das größere, füllte alle mit Pulver aus und zündete die Zündröhrchen gleichzeitig an. Dies verursachte einen solchen Knall und zerriss und zersplitterte den Baum an so vielen Stellen, dass wir deutlich einsahen, ein zweiter Blitzschlag dieser Art würde ihn gänzlich zertrümmern. Wir machten uns daher sogleich aufs Neue ans Werk. Das zweite Mal konnten wir an 2 oder 3 Stellen die Hände hineinlegen und entdeckten den ganzen Betrug. Durch den Boden des hohlen Baumes war nämlich ein Loch in die Erde gegraben, das die Verbindung mit einer natürlichen Erdhöhle vermittelte, in welcher wir mehrere von diesen Wilden sprechen und sich zurufen hörten. Als wir so weit waren, hatten wir große Lust, sie anzugreifen, und William wünschte, man möchte ihm 3 Mann mit Handgranaten geben, indem er sich anheischig machte, zuerst hinabzusteigen, was er auch kühnen Mutes ausführte. Denn man muss ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er das Herz eines Löwen besaß. Wie sie aber zuvor den Insulanern mit ihren Stinktöpfen selbst eine Lehre gegeben hatten, so zahlten jetzt die Insulaner ihnen dieselbe nach ihrer eigenen Weise wieder heim. Denn sie ließen aus dem Eingange der Höhle einen solchen Rauch hervorqualmen, dass William und seine 3 Mann froh waren, wieder aus dem Baume herauszukommen, da sie kaum mehr zu atmen vermochten und bei dieser unfreundlichen Begrüßung beinahe erstickt wären. Nie wurde eine Festung besser verteidigt oder die Belagerer auf mannigfaltigere Art zurückgeschlagen, weshalb wir willens waren, den Plan aufzugeben. Ich rief William beiseite und sagte ihm, man könne sich nichts Lächerlicheres denken, als dass wir unsere Zeit hier für nichts und wieder nichts vergeudeten, denn ich sähe durchaus nicht ein, was wir hier zu schaffen hätten. So viel läge auf der Hand, dass die Schurken in der Höhle im äußersten Grade verschlagen wären, und es wäre ein höchst widerwärtiger Gedanke, sich von ein paar nackten, unwissenden Burschen auf diese Art geneckt zu sehen. Jedenfalls wäre es nicht der Mühe wert, die Sache weiterzutreiben. Ich wüsste wenigstens nicht, was uns die Eroberung, wenn wir sie auch wirklich machten, helfen sollte. Es wäre daher gewiss an der Zeit, die Belagerung aufzugeben. William gab mir hierin recht und sagte, dass allerdings bei diesem Versuche nur unsere Neugierde eine Befriedigung zu erwarten hätte und dass er, so gerne er der Sache näher auf den Grund gegangen wäre, doch nicht darauf bestehen wolle, worauf wir beschlossen aufzubrechen, was wir auch taten. Ehe wir jedoch gingen, sagte William, er wünschte wenigstens die Befriedigung zu haben, den Baum gänzlich zu verbrennen und den Eingang in die Höhle zu verstopfen. Während er damit beschäftigt war, erklärte ihm der Kanonier, er möchte sich auch gern an den Schüften rächen. Er wolle daher eine Mine aus der Höhle machen, um zu sehen, auf welcher Seite sie sich Luft machen würde. Er holte zu diesem Ende 2 Tonnen Pulver aus den Schiffen, stellte sie innen in die Höhle hinein, soweit er es für gut fand, sich vorzuwagen, füllte sodann die Mündung des Loches, wo der Baum gestanden hatte, aus, stampfte die Ladung gehörig fest, setzte eine Zündröhre ein, legte Feuer an und stellte sich in einige Entfernung, um zu beobachten, nach welcher Seite es wirken würde. Da sah er auf einmal die Gewalt des Pulvers sich unter einigen Büschen auf der anderen Seite des schon erwähnten kleinen Hügels Luft machen, indem es da selbst wie aus der Mündung einer Kanone hervorkrachte. Wir eilten sogleich dahin und besahen die Wirkung des Pulvers. Fürs Erste entdeckten wir, dass hier die andere Mündung der Höhle war, welche das Pulver so zerrissen und geöffnet hatte, dass die lockere Erde wieder hineingefallen war und ihre Gestalt nicht deutlich erkannt werden konnte. Wir gewahrten aber auch, was aus der Garnison geworden war, die uns alle diese Mühe gemacht hatte. Die einen hatten keine Arme, die anderen keine Beine, wieder andere keine Köpfe mehr. Andere lagen halb begraben in dem Schutt der Mine, das heißt in der lockeren Erde, welche hineingefallen war. Kurz, wir hatten eine jammervolle Verheerung unter ihnen angerichtet und konnten mit gutem Grunde annehmen, dass kein einziger von ihnen, so viele sich auch darinnen befunden hatten, entronnen war, sondern dass sie alle aus der Mündung der Höhle wie eine Kugel aus einer Kanone herausgeschossen worden waren. Wir hatten jetzt volle Rache an den Insulanern genommen, im Ganzen aber doch nichts gewonnen, denn wir zählten 3 Tote, ein Mann war ganz zum Krüppel geworden und 5 andere verwundet. Wir hatten 2 Tonnen Pulver und 11 Tage Zeit aufgewendet. Und dies alles bloß um zu erfahren, wie man in einem hohlen Baume garnisoniert. Und mit dieser teuer erkauften Aufklärung verfügten wir uns wieder auf unser Schiff, nachdem wir nötiges frisches Wasser eingenommen, jedoch keine frischen Lebensmittel bekommen hatten. Wir überlegten nun, was wir zu tun hätten, um nach Madagaskar zurückzukommen. Wir waren etwa in der Breite des Kaps der Guten Hoffnung, hatten aber einen langen Weg und konnten so wenig mit Bestimmtheit auf gute Winde oder auf einen Landungsplatz rechnen, dass wir nicht wussten, was wir anfangen sollten. William war auch in diesem Falle wieder unser einziger Ratgeber und setzte uns seine Meinung deutlich auseinander. »Freund«, sagte er zu mir, »warum willst du dich der Gefahr des Verhungerns aussetzen? Etwa um dann sagen zu können, du seist in Gegenden gewesen, wohin vor dir noch niemand gekommen? Es gibt eine Menge Plätze, weit näher der Heimat, von denen du mit weniger Gefahr dasselbe sagen kannst. Ich sehe nicht ein, warum du dich noch länger südlich halten willst, als du dich versichert hast, dass du am westlichen Ende von Java und Sumatra bist. Dann kannst du dich nördlich gegen Ceylon an die Küste von Coromandel oder Madras wenden, wo du sowohl frisches Wasser als auch frische Lebensmittel bekommen kannst. Bis dahin werden wir wahrscheinlich mit unserem jetzigen Vorrat wohl ausreichen. Dies war ein vernünftiger Rat, den man nicht von der Hand weisen durfte. Wir verproviantierten uns für unsere Fahrt und fuhren guter Dinge auf die Küste von Ceylon zu, wo wir anzuhalten gedachten, um wieder frisches Wasser und noch einigen anderen Mundvorrat einzunehmen. Wir legten an der südlichen Küste der Insel an, da wir mit den Holländern so wenig wie möglich in Berührung kommen wollten. Auf der Küste hatten wir auch ein kleines Scharmützel mit Insulanern, da etliche von unseren Leuten einige derselben misshandelt hatten. Ich konnte nicht genau von ihnen herausbringen, was sie eigentlich getan hatten, denn sie ließen einander bei ihren schlechten Streichen niemals im Stich. Nur so viel merkte ich, dass sie irgendetwas Barbarisches ausgeführt haben mussten, was sie aber auch beinahe teuer gebüßt hätten, denn die Insulaner waren aufs Höchste erbost und sammelten sich in solcher Anzahl um sie, dass es, Wären nicht 16 der unsrigen einem anderen Boote gerade im rechten Augenblick noch abgefahren, um jene, die nur 11 an der Zahl waren, mit bewaffneter Hand zu befreien, offenbar um sie geschehen gewesen wäre. Es hatten sich nämlich nicht weniger als 200 bis 300 Eingeborene gegen sie zusammengescharrt, sämtlich mit Pfeilen und Lanzen, den gewöhnlichen Landeswaffen, in deren Führung sie eine beinahe unglaubliche Fertigkeit besaßen, ausgerüstet. Und wären unsere Leute stehen geblieben, um sie zu bekämpfen, wie einige von ihnen vorzuschlagen die Kühnheit besaßen, so würden sie alle überwältigend getötet worden sein. Aber auch bei der günstigeren Wendung der Dinge wurden 17 von ihnen gefährlich verwundet. Gleichwohl war ihre Verletzung nicht so bedenklich, als sie fürchteten. Auch hier war William unser Trost, denn es zwei von unseren Chirurgen, welche dieser Meinung waren, törichterweise zu den Leuten sagten, sie müssten alle sterben, machte sich William munter ins Werk und kurierte sie alle bis auf einen einzigen, der indes nicht sowohl an seiner Wunde starb, als vielmehr an einer übermäßigen Portion Arak-Punsch, wodurch er sich ein Fieber zugezogen hatte. Ende von Abschnitt 12.